Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. We said that today we have to finish with this statement that Peter makes here. Wir haben gesagt, wir werden heute mit der Aussage von Petrus hier abschließen. But one day they will have to give an account to the one who is destined to judge the living and the dead. Aber eines Tages werden sie vor dem Rechenschaft ablegen, der bestimmt ist, die Lebenden und die Toten zu richten. And I told you that I see two applications here. Ich sagte dir bereits, dass ich hier zwei Auslegungen sehe. So the first application I see is that they have to give an account to God and not to you. Erstens erkenne ich hier, dass sie vor Gott Rechenschaft ablegen müssen und nicht vor dir. This is something that Christians many times just don't understand. Das verstehen Christen oft einfach nicht. Sometimes many Christians think if I have a revelation, everybody else has to give an account to me now. Viele Christen denken oft so: Wenn ich eine Offenbarung habe, müssen jetzt alle anderen mir Rechenschaft geben. This has helped me so much in my life. Folgendes hat mir in meinem Leben so sehr geholfen. Many times when I am so sure people are doing things wrong. Oft, wenn ich mir so sicher bin, dass Menschen etwas falsch machen, I remind myself and say, well, at the end of their lives, they are the ones giving account to God and not to me. Dann erinnere ich mich und sage, nun, am Ende ihres Lebens müssen sie vor Gott Rechenschaft ablegen und nicht vor mir. When I remind myself of this, I can be in peace because I'm not their judge. Wenn ich mich selbst daran erinnere, dann kann ich im Frieden sein, denn ich bin nicht ihr Richter. God is the judge. Gott ist ihr Richter. Peter obviously wants us to remember that. Petrus möchte uns offensichtlich daran erinnern. So that we will not become the judge of other people who in our mind do things clearly wrong. Damit wir nicht zum Richter über andere Menschen werden, die unserer Meinung nach eindeutig falsche Dinge tun. Because, let's be honest. Denn, seien wir ehrlich. When we have strong conviction, it's very easy to judge other people. Wenn wir starke Überzeugungen haben, ist es sehr leicht, andere Menschen zu verurteilen. Because we are absolutely sure that they must not do what they are doing. Weil wir absolut sicher sind, dass sie nicht tun dürfen, was sie tun. And I understand the danger. Ich verstehe diese Gefahr. So in those moments I just keep reminding myself, God is the one who judges the living and the dead, not me. Deshalb erinnere ich mich in solchen Momenten immer wieder daran, Gott ist derjenige, der über die Lebenden und die Toten richtet, nicht ich. And the other application I think it's very important for here also. Ich sehe hier eine zweite Auslegung, die von Bedeutung ist. Is that you also have to one day give account before God. Es geht darum, dass auch du eines Tages vor Gott Rechenschaft ablegen musst. And not before people. Und nicht vor den Menschen. So while I can judge other people, making them give account to me. Ich darf andere Menschen nicht verurteilen, nicht richten, sodass sie mir gegenüber Rechenschaft ablegen müssen. And don't misunderstand that. Das darfst du nicht missverstehen. Of course, if you, for instance, have a business and you're a businessman, your employees give account to you on a day-to-day basis. It's your business. Wenn du zum Beispiel ein Unternehmen hast und ein Geschäftsmann bist, dann sind natürlich deine Angestellten dir jeden Tag Rechenschaft schuldig. Das ist dein Geschäft. That's not what I'm talking about. Davon spreche ich nicht. But I'm talking about that we don't judge people because God is the one who judges the living and the dead. Ich spreche davon, dass wir die Menschen nicht verurteilen dürfen, weil Gott derjenige ist, der über die Lebenden und die Toten richtet. But on the other hand, always remember, you too. Andererseits solltest du aber immer daran denken, dass auch du vor Gott Rechenschaft ablegen musst. You know, I was a man that was driven by the fear of man. Ich war ein Mann, der von Menschenfurcht getrieben war. I tried to please people all the time. Ich habe immer versucht, es den Menschen recht zu machen. Which is actually a very miserable life. Was ehrlich gesagt ein sehr unglückliches Leben bedeutet. Very, very, very miserable. Sehr, sehr unglücklich. Because the more you try to please people, the less you will actually be able to please people. Denn je mehr du versuchst, es den Menschen recht zu machen, desto weniger wirst du es ihnen recht machen können. Because there will always be somebody who is not pleased with you. Denn es wird immer jemanden geben, der nicht mit dir zufrieden ist. So I decided one day I can't live pleasing people. Eines Tages beschloss ich, dass ich nicht damit leben kann, es den Leuten recht zu machen. But then I realized that this is easier said than easier done if you're insecure. Ich habe schnell gemerkt, dass das leichter gesagt als getan ist, wenn man unsicher ist. Because if you're insecure, you always want to make sure that people are happy with you. Denn wenn du unsicher bist, willst du immer sicherstellen, dass die Leute mit dir zufrieden sind. So, do you know what helped me? Weißt du, was mir geholfen hat? What helped me is this exact verse and this understanding. Genau diese Vers und dieses Verständnis haben mir geholfen. That I came to an understanding. Ich bin zu der Einsicht gelangt, that one day God is going to be my judge. Dass eines Tages Gott mein Richter sein wird. And not man. Und nicht der Mensch. Now in a sense this kind of put a fear of God in me. In gewisser Weise hat mir das Gottesfurcht eingeflößt. But on the other hand it set me free. Aber andererseits hat es mich auch befreit. It set me free because suddenly I understood. Es hat mich befreit, weil ich plötzlich verstanden hatte, that as long as I live in a way that I trust God and do what I believe He wants me to do. Dass solange ich im Vertrauen auf Gott lebe und das tue, von dem ich glaube, dass er es von mir will, now it doesn't matter anymore if people applaud me or not. Es keine Rolle mehr spielt, ob die Leute mir applaudieren oder nicht. It doesn't matter anymore if people think I made a good choice or I did not make a good choice. Es spielt keine Rolle mehr, ob Leute denken, ich hätte eine gute Wahl getroffen oder nicht. So it set me free, but it also helped me to live my life more carefully. Es hat mich frei gemacht, mir aber auch geholfen, mein Leben achtsamer zu leben. So remember, my dear friend. Denk daran, mein lieber Freund. The people that now don't like the way you walk. Die Menschen, denen nicht gefällt, wie du lebst. Don't you judge them because they are the ones who also one way have to give account to God. Sollten dich nicht verurteilen, denn auch sie werden eines Tages vor Gott Rechenschaft ablegen müssen. But always remind yourself, you too. Aber erinnere dich immer daran, du auch. You know, I had a revelation once that has totally, I mean, like, completely changed my life. Ich hatte einmal eine Offenbarung, die mein Leben völlig, ich meine komplett verändert hat. And you know what the revelation was? Weißt du, welche Offenbarung? When we stand before God, we all stand there by ourselves. Wenn wir vor Gott stehen, stehen wir alle alleine da. Nobody will stand there together with you. Niemand wird zusammen mit dir dort stehen. Now remember that. Merk dir das. There will be no husband, no wife, no leader, no pastor standing on your side. Es wird kein Ehemann, keine Ehefrau, kein Leiter, kein Pastor an deiner Seite stehen. It will be just you and Jesus. Es werden nur du und Jesus sein. So live carefully. Lebe also achtsam. See you tomorrow. Wir sehen uns morgen.